And now, please welcome, from Berlin, Germany, Buka Shade. Cha-cha-cha-cha! Das hier ist Sunshine Live, Spezial von der Love Parade 2007 und ein Kollege, den ich seit Jahren ja auch schätze und den ihr auch kennt hier im Ruhrgebiet, ganz klar in NRW, ist Mike Litt von 1 Live. Mike, endlich, nach all den Jahren, nach fast 17 Jahren haben wir es mal geschafft, dass du mal bei mir auftauchst. Und dafür war dein Empfang aber gerade umso herzlicher und umso schöner und ich freue mich richtig, dass ich bei dir zu Gast sein darf, Tillmann. Klasse, vielen Dank für die Einladung. Also Mike, man muss sagen, Mike Litt ist ja auch so ein alter Haudegen. Ich glaube, wir sind so fast gleichen Alters. Ja? Wir sind schon ein bisschen länger dabei als viele andere. Wir haben durchgehalten. Ja, darf man ja auch voller Stolz sagen. Und Mike, du warst auch in Berlin. Du bist hier ein Local Hero. Du bist in NRW eine Größe. Du machst 1 Live seit wie vielen Jahren? Deine Show? 12 Jahre bin ich jetzt bei 1 Live, ja. Okay, also solange ich aufhöre, kommst du eh nicht an mich ran. Aber wenn ich mal aufhöre, musst du einfach ein bisschen durchhalten. Ja? Mike, zum ersten Mal im Prinzip bei dir vor der Haustür. Wo wohnst du genau? In Köln? Ich wohne in Bochum. Du wohnst? Ja, Bochum. Hör mal, also, das ist ja um die Ecke. Ja? Wirklich. Also, sag mal ganz ehrlich, das erste Mal außerhalb von Berlin, deine ersten Eindrücke? Also ich bin wirklich total fasziniert. Also der ganze Tag ist für mich wirklich ein einziger Adrenalinstoß, weil ich natürlich gehofft habe und auch letztendlich mit gerechnet habe, dass das hier ein schöner Tag wird. Aber das hat man ja nicht für möglich gehalten. Ich meine, wir haben das jahrelang mit Berlin verbunden. Wir haben natürlich auch alle noch, du sicherlich auch, Tillmann, die schönen Bilder von der Siegessäule im Kopf. Aber die werden auch bleiben. Die bleiben auch. Die bleiben in unseren Herzen. Aber das jetzt einfach mal hier zu erleben und zu sehen, gerade im Moment, dass wir mit unserer Musik so viele Menschen mobilisieren können und dass hier wirklich ein guter Spirit auch herrscht. Ist einfach schön. Und die Bühne sieht fantastisch aus. Also ich glaube, bei der Bühne haben sie ganz großen Wert gelegt. Sie wollten unbedingt irgendwas anderes oder einen Ersatz für die Siegessäule schaffen. Die Bühne ist ja größer, gigantischer als bei jedem Marius Müller-Westernhagen-Konzert. Ja? Auf jeden Fall. Sieht aus wie ein liebes Alien. Also so wie der böse Alien, kennt man aus dem Film, sieht aus wie ein lieber Alien. Also ich glaube, sowas hat hier noch nicht gestanden. In Essen auf jeden Fall, denke ich mal, noch nicht. Mike, wo bist du heute Abend? unterwegs? Ich bin heute Abend natürlich bei unserer Party 1 Live Rocker und Freunde. Im Delta Park in Essen? Im Delta Musikpark in Essen, ehemals Moody Art. Wunderbarer, schöner Club. Ich hoffe, er wird voll. Ich befürchte aber, es wird richtig, richtig eng. Ich glaube, es wird zu voll. Was machst du, Tillmann? Also ich suche mir aus, wo ich heute Abend hingehe. Ich mache bis 23 Uhr Sendung. Du hast, glaube ich, auch noch Sendung jetzt beim WDR. Ich werde nachher noch, also ich gehe jetzt rüber zu den WDR-Kollegen hier einmal kurz um die Ecke. Die haben auch ein kleines Studio wie ihr hier. Und dann nachher nochmal haben wir einen Ü-Wagen am Delta Musikpark direkt. Mike, das Schöne ist, jetzt können wir es endlich mal ganz kurz amtlich machen. Wir haben jetzt schon so, ich glaube, bei Mayday 2003 haben wir das schon geplant, dass du mal in die Sendung kommst, ja, dass du deinen Arsch mal runter nach Mannheim bewegst. Ja? Also ich kann es dir nur nochmal anbieten, jetzt offiziell on-air. Mike Litt ist eingeladen, wahrscheinlich schon live maximal. Komm einfach vorbei, wenn du Zeit und Lust hast. Also jeder, der das jetzt hört, kann mich beim Wort nehmen. ich freue mich vor allen Dingen, Tillmann, müssen wir auch der Ehrlichkeit halber jetzt mal sagen, auf der Mayday, wenn wir darüber gesprochen haben, da war es immer schon sehr spät. Ich hatte auf jeden Fall um die 9 bis 20 Promille. Ich hatte, glaube ich, 21. Und deswegen, jetzt weiß ich definitiv, das Ding ziehen wir durch. Alles klar. Mike, viel Spaß heute Abend. Schön, dass du da warst. Und danke dir, Tillmann. Hoffentlich demnächst mal im Studio. Haben wir ein bisschen mehr Zeit. Machen wir. Alles klar. Definitiv, danke. Tschüss. Viele Leute und wir wollen die Hände sehen. Lasst eure Hände sehen. Vielen Dank! Sehen, ob ihr den Song kennt. We'll be right back. Lasst euch sehen! Schauen, ob ihr den Song kennt.